Der Sieg der Wissenschaft von Mathilde Ludendorff. Der Siegeszug, den der Jesuitenorden in der römischen Kirche in vergangenen Jahrhunderten antrat und im Jahre 1910 mit dem bekannten Antimodernisten-Eid abschloss, beruht ebenso wenig auf einer erstaunlichen inneren Kraft wie sein Scheinsieg der Gegenreformation, sondern vielmehr auf den inneren Schwächen der Mächte, die er besiegen wollte. Als er gegründet wurde, hatte sich ein Gutteil der Päpste und des höheren Klerus in einer ungeheuerlichen sittlichen Verwahrlosung gefallen, dem Volke aber und dem niederen Klerus mit Höllenverängstigung und strengster Verurteilung über weit Geringeres im Nacken gesessen. Der Jesuitenorden, der von sich selbst und auch von dem ihm hörig gewordenen Päpsten eine Lebensführung verlangt, die vor allem Volke den Schein der Heiligkeit sichert, ja, der das gleiche Verhalten auch von seinem ganzen Kriegsheere fordert, andererseits aber durch seinen laxen Probabilismus allen Mächtigen der katholischen Welt eine denkbar bequeme Verbrechererlaubnis gab, machte natürlich in jener Zeit auf die Katholiken einen gewaltigen Eindruck, da sie das Gegenteil gewohnt waren. Ohne die grauenvollen Missstände jener Zeit in der katholischen Kirche hätte wohl der Jesuitismus niemals an Macht gewinnen können. Seine Gegenreformation, auf die er so stolz ist, war überhaupt nur ein Scheinsieg, ein Leichenzug. Das Entvölkern der protestantischen Länder und die Zwangsbekehrung der Zurückbleibenden kann nicht Sieg genannt werden. Das Fehlen eines restlosen Sieges der Protestanten gegen diese Menschenquäler erklärt sich ebenfalls nicht aus einer inneren Macht der Jesuiten, sondern aus dem Verfall des Protestantismus. Luthers Freund und Nachfolger, der Bruder Rosenkreuzer Melanchthon, hatte seine Lehre derart verfälscht, dass sie ihre innere Kraft verloren hatte. Siehe der ungesühnte Frevel an Luther, Lessing, Mozart und Schiller. Aber selbst über diesen gefälschten und hierdurch geschwächten Protestantismus hat der Jesuitismus keineswegs gesiegt. Die Freimaurerei lähmte zwar allen protestantischen Widerstand, aber der wesentlichsten Tat Luthers konnte der Jesuiten nichts anhaben. Welches aber war diese? Luther hat auf dem Gebiet der Glaubensbefreiung ein Werk geschaffen, das historisch hoch gewertet werden muss, aber heute in ebenso unüberwindlichem Widerspruch mit unserer Erkenntnisstufe steht wie der Katholizismus. Er hat überdies trotz seiner am Lebensabend so ausgeprägten Judengegnerschaft das Volk noch mehr der Judenverherrlichung im Religionsunterricht ausgeliefert. Auf einem ganz anderen Gebiete liegt die gewaltige Befreiungstat Luthers, die für alle kommenden Geschlechter in unantastbarer Größe und unaustretbar in ihren Segnungen bleibt. Und das ist die Abwehr gegen die päpstliche Knebelung des Geistes. Sie wird die völlige Niederlage des Jesuitismus als eine ihrer segensreichen Nachwirkungen im Gefolge haben. Es wäre ein großes Unrecht, wenn man behaupten wollte, die Jesuiten hätten den Kampf gegen die Wissenschaft, der von der Romkirche aus die Geister knebelte, erst geschaffen. Ganz im Gegenteil. Nach außen hin hatte er zuvor ebenso scharfe Formen und dies hat seinen tiefen Grund in den Glaubenslehren dieser Kirche. Die Wissenschaft will die Wahrheit erforschen. Aber was ist Wahrheit? Wahrheit ist die Übereinstimmung des Vorgestellten mit dem Tatsächlichen. Der Glaube will nicht auf dem Wege der Forschung, sondern auf dem der inneren Erleuchtung, der Offenbarung die Wahrheit erlangen. Je mehr eine Glaubenslehre mit dem Tatsächlichen übereinstimmt, umso mehr kann sie ein Freund der Wissenschaft sein. Denn jede neue Erforschung des Tatsächlichen kann nur diesen Glauben bestätigen, weil das Ergebnis der Wissenschaft sich voll mit ihm deckt. Je weiter aber die Glaubenslehre fernab von dem Tatsächlichen taumelt, desto verhängnisvoller wird sie für jede Forschung, jede wissenschaftliche Erkenntnis des Tatsächlichen sein. Sie muss eine schreckliche Angst vor und einen unmittelbaren Hass gegen die Forschung haben, die ihr Dogma zu stürzen droht und die Verteidiger desselben in immer neue Verlegenheit bringt. Die katholische Kirche hat also durch ihre Art des Kampfes gegen die Wissenschaft, gegen die Erforschung des Tatsächlichen, sich selbst das beste Zeugnis über ihr Dogma ausgestellt. Sie hat in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens, vor dem Auftreten des Jesuitenordens, für eine derartige Knebelung der Geister mit den gewalttätigsten Strafmaßnahmen gesorgt, dass der Tiefststand der Schulbildung, die Unwissenheit der Erwachsenen und der ungeheuerlichste Aberglaube das geistige Leben der Völker erstickte. Als Erasmus von Rotterdam 1497 bis 1543 die Forschung der klassischen Sprachen und Kulturen im Humanismus wieder belebte, war dies der erste Sieg gegen die geistige Erdrosselung der armen Völker. Welch ein beschämender Abstand tat sich den Forschern hier zwischen der Geisteskultur der Griechen und Römer und ihrem eigenen Volke auf. Da niemand sie darüber belehrte, dass ihre eigenen Ahnen auf gleicher Höhe gestanden hatten und es Blutsverwandte waren, deren Kulturen sie bewunderten, wirkte das neue Erkennen ebenso niederdrückend als erweckend. Ja, bald erstickte der neue Bildungsweg, besonders in den Schulen, in reinem Formalismus. So war er auch dem katholischen Dogma allmählich ungefährlich geworden. Ganz etwas anderes war die Tat Luthers. Eine Tat heldischen Mutes, die mehr bewirken konnte als klassische Gelehrsamkeit. Symbolisch bedeutsam ist, dass die kleine Kriegsschar, die ihn bei seiner Tat geleitete, Studenten der Hochschule waren. Die freie Forschung hat er in allen Völkern der Erde durch sie gerettet, und so ziemte sich solches Geleit vor das Tor der Stadt Wittenberg. Er verbrannte mit ihnen die päpstliche Bulle, vor der deutsche Kaiser und Fürsten aller Länder trotz ihrer Macht gezittert hatten. Es war die größte und einfachste Schlacht, die dem Papsttum, seit es Bestand hier geschlagen wurde, und seinen Tyrannengelüsten deutschen Mut und deutschen Freiheitswillen entgegenstellten. Es war eine Tat, in ihren Auswirkungen so groß wie die Befreiungsschlacht Armins. Die Angsthypnose, unter welche die Bannbulle ganze Völker gestellt hatte, war für immer gebrochen, und das Papsttum hat sich von jener Zeit ab meist mit der schlichteren Strafe der Exkommunikation begnügen müssen. Was aber bedeutet dies für die Wissenschaft? Hatte der Humanismus ein neues Rüstzeug gegeben, so setzte erst von Luthers Tat an ein mutvolleres Forschen in der Naturwissenschaft ein und damit ihr großer Fortschritt, der die gewaltige Befreiungstat des Philosophen Kant erst ermöglichte.